Erster schlimm wird es für die ungehorsame, unreine und gewalttätige Stadt. Zweiter, die Stadt hört nicht auf Befehle und lässt sich nicht erziehen, denn sie vertraut Gott nicht und kommt ihm nicht nahe. Dritter, ihre Anführer sind wie brüllende Löwen, und ihre Richter sind wie Wölfe am Abend, die nichts für den nächsten Tag übrig lassen. Vierter, ihre Propheten sind unverantwortlich und betrügerisch, während ihre Priester Heiliges unrein machen und gegen das Gesetz verstoßen. Fünfter, aber Gott ist gerecht in der Stadt und tut kein Unrecht, jeden Morgen zeigt er, was richtig ist, aber die Ungerechten schämen sich nicht. Sechster, ich habe Völker vernichtet und ihre Mauern zerstört, ich habe ihre Straßen leer gemacht, so dass niemand mehr darauf reiste, und ihre Städte wurden zerstört, menschenleer und verlassen. Siebter, ich sagte, habt Ehrfurcht vor mir und lasst euch erziehen, damit euer Zuhause nicht zerstört wird, trotz allem, was ich gegen euch geplant hatte, aber sie waren unermüdlich darin, alles Böse zu tun. Achter, darum wartet auf mich, spricht Gott, auf den Tag, an dem ich als Zeuge gegen euch auftrete, denn ich will Völker und Königreiche versammeln, um meinen Zorn und meine Wut über sie auszugießen, weil die ganze Erde durch mein leidenschaftliches Feuer verzehrt werden wird. Neunter, dann werde ich den Völkern reine Sprache geben, damit sie alle den Namen Gottes anrufen und ihm gemeinsam dienen. Zehnter, von jenseits der Flüsse von Kusch werden sie mir Opfergaben bringen. Elfter, an diesem Tag musst du dich nicht mehr für all deine bösen Taten schämen, mit denen du gegen mich gesündigt hast, denn dann werde ich die stolzen Menschen aus deiner Mitte entfernen, so dass du dich auf meinem heiligen Berg nicht mehr überheblich verhalten wirst. Zwölfter, ich werde in dir ein demütiges und bescheidenes Volk übrig lassen, das Schutz beim Namen Gottes suchen wird. Dreizehnter, die Überlebenden Israels werden kein Unrecht mehr tun, sie werden nicht lügen, und niemand wird betrügerische Worte sprechen, stattdessen werden sie in Ruhe weiden und sich niederlassen, ohne dass jemand sie erschreckt. Vierzehnter, jubelt, ihr Bewohner Zions, und freut euch, ihr Israeliten. Freue dich von ganzem Herzen, du Stadt Jerusalem. 15. Gott hat deine Bestrafung beendet und deine Feinde entfernt. Gott, der König Israels, ist bei dir, so dass du kein Unglück mehr erleben wirst. 16. An diesem Tag wird man zu Jerusalem sagen, sei mutig, Zion, und lass deine Hände nicht kraftlos werden. 17. Gott, dein Gott, ist bei dir, ein starker Held, der dich rettet, er freut sich sehr über dich, zeigt seine Liebe schweigend und jubelt laut über dich. 18. Ich sammle die, die wegen der Feste traurig waren und zu dir gehörten, denn auf ihnen lastete Schande. 19. Zu dieser Zeit werde ich deine Unterdrücker bestrafen, ich werde die retten, die verloren gegangen sind, und die Zerstreuten sammeln, damit sie auf der ganzen Erde zu Lob und Ehre werden. 20. Zu dieser Zeit werde ich euch nach Hause bringen, wenn ich euch sammle, denn ich werde euch bei allen Völkern der Erde zu Ruhm und Ehre machen, wenn ich euer Schicksal vor euren Augen ändere, spricht Gott.